warst du mein Licht in meiner Welt, denn sowas wie du hab ich mir immer vorgestellt. Du kannst sicher sein.